was die Entwertung der Arbeit mit uns macht. Arbeit erzeugt in Deutschland immer mehr Stress, und das für alle Beteiligten. Für die Mittelschicht mit ihrer Abstiegsangst, ebenso wie für die Niedriglöhner und Schwarzarbeiter, die sich keine Altersvorsorge leisten können. Sogar Menschen, die auf den ersten Blick in sehr privilegierten Professionen arbeiten, spüren diesen Druck. Zum Beispiel Hochschulprofessoren. Einer, mit dem ich für dieses Buch gesprochen habe, seinen Namen will ich an dieser Stelle nicht nennen, sagte mir, genau dieses Thema treibe ihn sehr um. Obwohl er Professor an einer renommierten Universität sei, leide er enorm unter dem Wandel der Arbeitswelt, ihrer Beschleunigung und der Last der Verantwortung, die von Jahr zu Jahr mehr dem Einzelnen aufgebürdet werde. Nach außen hin, sagt er, sieht mein Arbeitsverhältnis toll aus. Ich habe eine Professur, einen eigenen Lehrstuhl. Aber ein solches Amt bedeutet heute nicht mehr das, was es in der Generation unserer Eltern bedeutete. Früher, sagt er, hatte man als Professor ausgesorgt. Man bekam ein großzügiges Gehalt, man war sorglos. Heute sind die Grundgehälter deutlich geringer. Um sie aufzubessern, müssen wir uns ständig abstrampeln. Wir müssen externe Forschungsgelder einwerben und dafür bekommen wir Bonuszahlungen. Wir müssen uns und unsere Forschung also ständig anpreisen, gut verkaufen, können uns niemals zurücklehnen und sagen, so, jetzt habe ich genug getan. Der Professor sagt, er wolle nicht jammern. Natürlich gehe es ihm bei all dem besser als den meisten. Aber das, was er an seinem eigenen Arbeitsplatz erlebe, lasse sich eben auf fast alle gesellschaftlichen Schichten, auf fast alle Berufe verallgemeinern. Egal wer, egal wo, man müsse sich heute deutlich mehr abstrampeln als früher, mehr leisten, um einen Lebensstandard zu erreichen und zu erhalten, den unsere Elterngeneration mit deutlich weniger Aufwand und Zukunftssorgen erwarb. Auf dem Papier mag es uns genauso gut gehen wie unseren Eltern oder sogar besser. Aber die gefühlte Lebenswahrheit ist eine andere. Die allermeisten von uns fühlen sich, als steckten sie in einem Hamsterrad, das niemals stillsteht. Auch nicht am Wochenende oder im Urlaub.